1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So. Liebe Leute, wir sind ein bisschen zu spät und bitten das sehr herzlich zu entschuldigen. Aber nun sind wir da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Montagnacht. Das ist eine freie und offene Themennacht hier bei uns. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, ruft an 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heißt Susanne und Susanne ist 40 Jahre alt. Hallo Susanne. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Ich habe ein Problem und zwar, ich bin 2005 brutal zusammengeschlagen worden. Ja, und dann anschließend auch vergewaltigt worden. Wo ist das passiert? Bitte? Wo ist das passiert? Das ist in der Nähe von meinem Wohnort passiert. Auf dem Spielplatz. Ich war noch feiern und ich war auf dem Weg nach Hause. Abends? Und das war in der Nacht passiert. Ja. Wann und wie viel Uhr? 3-4 Uhr morgens, sage ich jetzt mal so Pi mal Daumen, ne? Ja. Ich war dann auf dem Weg nach Hause. Ich habe auf dem Weg schon nach Hause gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Also irgendjemand verfolgt mich. Mhm. Und ich bin dann auch ein bisschen schneller nach Hause und dann habe ich auch mehrmals mich umgedreht und habe dann auch tatsächlich gemerkt, dass da jemand mich verfolgt. Und ja, und dann auf dem Weg zu mir nach Hause bin ich dann in so einen Spielplatz eingebogen, weil ich gedacht habe, vielleicht wenn ich in den Spielplatz reingehe, dass ich dann geschützt bin oder in Sicherheit bin, aber es war natürlich nicht so. Derjenige, der ist dann natürlich erst recht hinter mir hergelaufen und mich gepackt. Und. Aber wie Wahnsinn, in den Spielplatz in der Nacht reinzugehen, bedeutet doch, dass das noch einsamer ist. Ja, ich habe mir im Moment gar nichts bei gedacht, weil ich so eine Angst hatte. Ja, ja. Ich habe mir da gar nichts bei gedacht. Mhm. Ne? Und dann ist er hinter dir her. Was war ein Mann oder mehrere? Das war ein Mann, war ein das Mann. Nur. Ne? Mhm. Und wie ging das dann weiter? Hinter mir her und auf dem Spielplatz halt eben habe ich dann auch versucht, irgendwie noch um Hilfe zu rufen, aber es war natürlich weit und breit keiner. Und dann hat er auf mich drauf eingeschlagen mehrmals und bis ich dann gemerkt habe, was er eigentlich richtig von mir will, dass er mich vergewaltigen will, weil er dann schon versucht hat, mir die Klamotten vom Leib zu reißen und alles und mehrmals dann noch teilweise auf mich draufgeschlagen, bis ich dann irgendwann die Kraft verloren habe, mich gar nicht mehr wehren konnte. Ne? Hast du versucht zu schreien? Ich habe versucht zu schreien, ich habe geweint, ich habe geschrien, ich habe den gebeten, der soll mich in Ruhe lassen und der soll mich einfach laufen lassen. Das hat aber niemand gehört. Nein, das hat niemand gehört. Da waren Häuser sehr weit entfernt. Die sind sehr weit entfernt, die Häuser, ne? Dann ist es da auf diesem Spielplatz zu der Vergewaltigung gekommen. Da ist das dann richtig zur Vergewaltigung gekommen. Und er hatte dich vorher auch heftig zusammengeschlagen. Er hat mich also richtig heftig ins Gesicht geschlagen und mir auch teilweise den Hals zugehalten, also es ging nichts mehr. Ich hatte auch danach auch keine Stimme mehr gehabt, dass ich noch weiter schreien konnte. Du kanntest diesen Mann nicht? Nein. Dieser Mann war nicht maskiert? Nein, gar nicht. Ich konnte dem sein Gesicht richtig sehen. Ne? Ja. Als er dann von dir abgelassen hat, wie ging es dann weiter? Der hat dann erstmal, wie der mich dann auf mich brutal eingeschlagen hat, mir die Klamotten vom Leib gerissen. Ja, und dann hat er mich halt eben vergewaltigt. Ne? Mhm. Und ich habe dann noch mehr geschrien und geweint, mich trotzdem noch gewehrt, aber na, habe ich dann gar keine Kraft mehr gehabt, mich zu wehren. Ne? Und ich habe dann irgendwie dann versucht, mich loszukommen von dem. Es ging einfach nicht. Ne? Und irgendwann, wie der dann fertig war, dann hat er mich dann sehr aufgestanden und hat sich umgedreht, ist gegangen. Ne? Der hat mich auf Deutsch gesagt, wie so ein Stück Dreck dann da liegen gelassen. Ja. Und was hast du dann getan? Ich habe dann erstmal stundenlang habe ich da gelegen, geweint und ich habe mich nicht von der Stelle gerührt, weil ich Angst hatte, entweder steht er hinter mir, neben mir oder hat sich woanders noch weiter versteckt. Und deswegen habe ich mich, ich weiß nicht, ich habe wirklich gedacht, das wären Stunden werden das. Mhm. Aber irgendwann bist du dann von da weggegangen? Irgendwann bin ich von da weggegangen. Und wohin bist du dann gegangen? Ich bin dann nach Hause gegangen, weil ich habe nur geweint und ich bin dann direkt nach Hause und direkt nach oben mich erstmal dann auch noch stundenlang unter die Dusche gestellt und mich ins Bett gelegt und ich bin dann wirklich also wochenlang gar nicht mehr nach draußen gegangen. Ne? Also du hast keine Anzeige erstattet? Ich habe dann Wochen später habe ich dann nach 6 Wochen oder 8 Wochen ungefähr habe ich dann weil man mir geraten hat, weil ich dann mit einer Person, mit der ich reden konnte, die war vom Jugendamt, und der habe ich das dann erzählt, weil die gefragt hat schon, was ist los. Die hatte gemerkt, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung ist. Ne? Und ja, der habe ich das dann anvertraut und die hat gesagt, ich muss so schnell wie möglich zur Polizei gehen. Ne? Wie kam es denn, Susanne, dass du nicht von dir aus direkt zur Polizei gegangen bist? Ich habe so eine Angst gehabt. Also ich habe eigentlich vor lauter Angst gar nicht daran gedacht, überhaupt zur Polizei zu gehen. Also richtiger Schockzustand. Das war also ein Schockzustand. Also ich habe... Das war im Jahre 2005. Ist dieser Täter je gefasst worden? Nein. Ich habe sogar nachher dann von der Polizei, von der Staatsanwaltschaft, habe ich ein Schreiben gekriegt, Verfahren ist eingestellt worden, Täter konnte nicht ermittelt werden. Abgesehen von diesem unfassbar brutalen Eingriff, den man sich ja gar nicht vorstellen kann, wenn man das nicht selbst erlebt hat, gehen da nicht auch tausend Ängste durch den Kopf? Ich habe Schlafstörungen, Angst. Ich wollte auf was Bestimmtes hinaus. Bin ich jetzt schwanger vielleicht von dem? Habe ich mir von dem eine Erkrankung geholt? Hast du dich damit auch beschäftigt? Schwanger konnte ich eigentlich nicht werden, ne, weil ich schon seit Jahren sterilisiert bin. Aber ich habe halt eben natürlich dran gedacht, mir irgendeine Krankheit von dem zu holen. Deswegen bin ich dann auch mit der Frau vom Jugendamt bin ich dann zusammen zu meinem Hausarzt gegangen. Und dem habe ich das dann auch noch anvertraut. Und er meinte, also so schnell wie möglich einen AIDS-Test machen. Ne? Aber das ist alles gut gegangen. Das ist alles ganz gut verlaufen. Also da war nichts. Ne? Also das war jetzt... Hast du denn danach in irgendeiner Form eine therapeutische Hilfe bekommen? Ich habe eine ambulante, so eine therapeutische Ambulanz, da musste ich dann hin, einmal die Woche. Ne? Wie lange hast du das gemacht? Das habe ich jetzt bis jetzt vor... Ach so. Vor einem Monat ungefähr, also damit habe ich jetzt damit aufgehört. Ne? Hast du denn den Eindruck, dass dir das in einer gewissen Weise geholfen hat? Das hat mir geholfen, ne? Das hat mir geholfen. Also ich gehe jetzt auch für die Tür, ich gehe jetzt auch mit Freunden oder Bekannten gehe ich jetzt weg oder ich gehe jetzt auch nach draußen, nur diesen Spielplatz, also da mache ich einen riesen Bogen drum, also da gehe ich seit Jahren gar nicht mehr hin. Du sagst, ich gehe jetzt auch vor die Tür. Bist du lange Zeit nicht vor die Tür gegangen? Sehr lange Zeit? Gar nicht. Ich habe versucht, immer entweder meine Kinder oder... Wie lange bist du nicht vor die Tür gegangen? Also fast 2 Jahre bestimmt. Fast gar nicht zwei mehr. Jahre? Gar nicht mehr, ne? Du hast Kinder? Ja, 2 Stück. Meine älteste Tochter ist jetzt 19 und meine kleinste, die ist 15. Ah, ja. Und meiner ältesten Tochter konnte ich das damals anvertrauen, ne? Bist du alleinerziehend oder? Ja, ich bin alleinerziehend, schon seit Jahren. Das heißt, das war ja dann ja eine ganz gravierende Lebenskrise, wenn du so viele Jahre gar nicht mal vor die Tür gegangen bist. Ich bin auch vom Gesundheitsamt aus, direkt vom Gesundheitsamt aus krankgeschrieben worden, bis 3 Jahre insgesamt. Ne? Jetzt rufst Weil du das mich, ging nicht mehr. Ich konnte nicht arbeiten, ich konnte gar nichts, überhaupt nichts. Ne? Jetzt rufst du mich heute Abend zu diesem Thema an, Susanne, warum? Weil ich einfach mal mit jemand anders sprechen will, weil irgendwie jetzt nur mit dem Arzt oder mit der Therapie, wo ich hingehe, ich habe gedacht, vielleicht, weiß ich nicht, also vielleicht, dass das mal was anderes ist. Ja, verstehe. Aber ich bin ja schon mal beruhigt, dass du so lange in diese Therapie gegangen bist und dass du auch sagst, das hat dir in einer gewissen Weise geholfen. Also es gibt ja Fortschritte, wenn du sagst, dass du rausgehen kannst. Und ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man sowas Schlimmes erlebt hat, hat man natürlich auch immer Angst, vielleicht taucht der nochmal auf, ne? Oder? Das ist meine größte Angst, Das ist meine größte Angst. Also, dass der irgendwann vor der Tür steht oder sonst was. Ich habe auch eine Geheimadresse und... Aber wahrscheinlich kennt er dich gar nicht persönlich und du warst ein Zufallsopfer. Ich weiß nicht, ne? Aber trotzdem, ne? Ist denn in der Zeit, hat die Polizei irgendwas gesagt? Bei euch in der Gegend sind andere Fälle auch gar nicht, ne? Gar nicht, nein. Also die Polizei, sage ich jetzt mal, also die haben sich eigentlich weniger darum gekümmert. Die haben auch teilweise mir selber die Schuld gegeben, ne? Die haben also teilweise zu mir auch gesagt, also ich wäre ja auch alkoholisiert gewesen, was ich um die Uhrzeit draußen auf der Straße rumzulaufen habe. Ne? Also ich meine, ich bin ja keine 13- oder 14-Jährige. Ne? Also das ist natürlich besonders bitter, wenn die Polizei so etwas zu einem sagt. Natürlich kann man als erwachsener Mensch auch mal besoffen von einer Party kommen und abends nach Hause gehen. Ja, besoffen war ich jetzt nicht. Naja, ein bisschen angetrunken, ja. Das ist ja auch keine Schande, also, das passiert ja jedem mal. Und also das ist auch gar keine Unterstützung, sage ich jetzt mal, von der Polizei selber gekommen. Ne? Also überhaupt nicht. Ne? Das heißt, da standst du erstmal ganz alleine, ja, bis du dann diese psychologische Hilfe bekommen hast. Ja, ja. Also und mit meiner Familie zum Beispiel, also kann ich absolut nicht darüber reden. Ne? Ich habe zwar damals denen das erzählt, aber... Wen meinst du mit Familie? Ja, meine Geschwister, meine Mutter und also und mit denen konnte ich jetzt gar nicht darüber reden. Ne? Du hast es ihnen aber schon erzählt. Das habe ich meiner Mutter erzählt, aber die meinte zu mir, ja, bist ja selber schuld, was hast du auch um die Uhrzeit draußen rumzurennen. Ne? Also bei der ist eigentlich genauso der gleiche Spruch gekommen, was die Polizei auch gesagt hat. Ne? Was sehr schmerzlich ist, glaube ich. Ja, wenn man so das ist das, was mich heute noch so traurig macht, ne? Wo ich gar keine Unterstützung von meiner Familie gekriegt habe. Ne? Du hast dich dem älteren Kind anvertraut? Meine älteste Tochter. Der hast du das dann vom guten Jahr ungefähr erzählt, weil die schon gemerkt hat, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ach so, vor einem guten Jahr erst. Mhm. Ja. Das heißt, die Kinder, natürlich, die haben das ja damals auch durchaus mitbekommen, weil du ja völlig unter Schock standest und waren damit auch Leidtragende von diesem Verbrechen. Ja, genau. Mhm. Mhm. Ist denn jetzt so die Stimmung auch zu den Kindern, zu beiden, wieder ganz okay? Je nachdem, welcher Zeitpunkt das ist. Ne? Ja. Also es hat immer eigentlich so ein bisschen mit dem Zeitpunkt zu tun. Ne? Wenn ich einen Mann kennenlerne, dann sagen die Kinder zu mir, mein Gott, lern doch mal einen Mann kennen. Aber dann merken die, dass ich plötzlich ganz anders reagiere. Dann sage ich, nein, ich will keinen Mann kennenlernen, ich will gar nichts. Ne? Ich will alleine bleiben. Ne? Ist das nach wie vor so deine Gefühlslage? Du möchtest alleine bleiben? Du möchtest keinen Partner haben? Also alleine bleiben möchte ich nicht. Ne? Es fällt mir schwer, sage ich mal, einen Mann kennenzulernen. Also wenn ein Mann mir näher kommt und wenn er versucht, mich kennenzulernen oder er möchte mich gerne kennenlernen, ich fange dann an zu zittern, ich fange an zu schwitzen, ich fange dann an, irgendwelche Ausrede dem zu erzählen, dass ich jetzt nach Hause muss. Also das ist schon schwierig, jetzt sage ich jetzt mal. Das sagt mir schon, wie du es jetzt beschreibst, dass du noch sehr nah an dieser Tat dran bist. Ja, und, ne? und dass das noch lange nicht wirklich verarbeitet ist oder... Ja. Vergessen kann man das ja sowieso nie. Nein, gar nicht. Mhm. Weißt du, Susanne, meine Psychologin hat dieses Gespräch jetzt gerade mitgehört. Mhm. Ich fände es ganz gut, wenn sie dir vielleicht doch noch ein paar Tipps geben könnte, auch wenn du gerade diese Sache abgeschlossen hast. Vielleicht kann man aufbauend noch etwas anderes machen. Mhm. Ich glaube, mein Gefühl sagt mir, dass es gut wäre, wenn du noch was unternehmen würdest. Ja. Denn ich meine, ich bin jetzt auch seit April, haben wir jetzt 2008, im April 2008, da ist meine Krankmeldung abgelaufen. Seitdem bin ich auch seit August jetzt letzten Jahres, bin ich auch jetzt 2 Stunden jetzt abends am Arbeiten. Ah ja, also, ah ja. Mhm. Weil ich habe festgestellt, das lenkt mich schon was ab. Ja. Ne? Weil nur zu Hause sitzen und das lenkt mich schon was ab. Ne? Also ich merke das schon, dass ich teilweise Fortschritte mache. Ne? Ja, was arbeitest du? Ich arbeite in so einem Obstladen. Ne? Ach so, ja, okay. Mhm. Aber nur 2 Stunden dann eben. Und das reicht erstmal, ne? Ja. Aber ist ein Anfang, ist zumindest ein Anfang. Ja. Susanne, jetzt bitte ich dich aufzulegen. Mhm. Und dann wirst du von Simone zurückgerufen. Mhm. Okay. Mir tut es sehr leid, was dir passiert ist. Ja. Und ich wünsche dir von Herzen weiterhin viel Kraft, dass du das überwindest. Und dass das wirklich irgendwann wirklich Vergangenheit ist und du dich vielleicht sogar auch auf einen neuen Partner einstellen kannst irgendwann. Mhm. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Auf Wiederhören. Wiederhören. Hier ist ein Mensch, ein Mann, der heißt Mechtab, stimmt das? Ich bin ein Mädchen. Ein Mädchen? Entschuldige, ist das ein türkischer Name? Ist ein türkischer Name, heißt Mondlicht. Ah, wie schön. Die türkischen Namen haben ja immer so schöne Bedeutungen. Ne? Das finde ich immer ganz toll. Wir, die deutschen Namen, wir heißen nun mal Jürgen oder Peter oder Sven, das hat ja keine Bedeutung. Aber du heißt das Mondlicht. Ja. Das klingt ja schon mal ganz poetisch. Ja, ich bin auch selber poetisch. Du bist 25 Jahre alt. Ja, ich bin 25 Jahre alt. So, weswegen hast du mich angerufen? Wegen praktischer Fahrprüfung. Also ich habe im Juli 2008 mit der Führerschein angefangen. Mhm. Und es lief alles sehr gut. Bin auch eine gute Fahrerin und meine Fahrlehrerin meinte, dass ich sehr gut bin. Mhm. Und ich hatte dann im Dezember eine Fahrprüfung gehabt. Ich war zu nervös gewesen, bin durchgefallen. Dann hatte ich vor einem Monat nochmal Fahrprüfung gehabt, auch durchgefallen. Und vor 2 Wochen ebenfalls, weil ich extrem nervös bin. Also wenn du nicht nervös bist, kannst du es gut? Ja. Aber in der Stresssituation der Prüfung, weswegen bist du durchgefallen? Was hast du falsch gemacht? Also bei der ersten Prüfung habe ich geparkt, rückwärts geparkt und ich habe dann ein bisschen einen Wagen berührt. Aber es ist kein Schaden entstanden. Darf natürlich nicht passieren bei der Prüfung. Genau, und der Prüfer meinte ansonsten, dass ich sehr gut gefahren bin und selten solche Fahrschüler sieht, die so gut fahren wie ich. Aber trotzdem durchgefahren. Genau. So, beim zweiten Mal ist was passiert? Ja, es war überall zugeschneit, bin normal gefahren und hab rechts vor links nicht rechts vor links nicht gesehen. Vor lauter Aufregung. Genau, ne? Es war halt zugeschneit, hatte keinen Überblick gehabt. Ja. Und jetzt beim letzten Mal? Da muss ich abbiegen, bin zwar über den Ampeln gefahren, über die Haltelinie und wo es halt frei war, konnte ich abbiegen und auf einmal hat die Fahrlehrerin gestoppt mit der Begründung, dass ich über Rot gefahren bin, obwohl ich da gar keine Ampel gesehen habe. Wie ist denn im Moment überhaupt die rechtliche Lage so? Wenn man dreimal durchgeflogen ist, kann man nochmal ein viertes Mal machen oder muss man da nochmal Fahrstundenlange nehmen? Wie geht das? Also zwischendurch hat man ja Fahrstunden und diese zweimonatige Sperre wurde aufgehoben letztes Jahr. Mhm. Das heißt, du kannst jetzt nochmal ein viertes Mal machen? Ja, kann ich machen ohne Sperre und ich habe ja Theorieprüfung abgegeben und das gilt ja 2 Jahre erst. Und die Theorieprüfung ist gut gelaufen? Ja, da hatte ich nur eine Frage falsch gehabt. Mhm. Wie viel Mal kann man hintereinander die Fahrprüfung machen, weißt du das? Ich habe keine Ahnung, ich denke, das ist unbegrenzt jetzt. Unbegrenzt? Mhm. Genau. Wie geht's denn jetzt weiter bei dir? Hast du schon einen Plan oder einen Termin, wann du die nächste Prüfung machst? Ich habe schon am Mittwoch die Prüfung. Oh, diese Woche Mittwoch? Genau. Das heißt übermorgen, quasi genau. Morgen. Ja. Aufgeregt? Und ja, wahrscheinlich schon, ne? Extrem und ich kann die Nächte nicht mehr durchschlafen und weil ich mal daran denken muss, wie es in der letzten Prüfung war. Und wenn ein Prüfer hinter mir ist, dann werde ich extrem schnell nervös. Generell kann ich ja gut fahren und ich kann Schade, dass das jetzt schon diesen Mittwoch ist. Mir kommt nämlich gerade so eine Idee, was du hättest tun können. Ich weiß nicht, ob du das noch am Dienstag schaffst. Du hättest auf irgendeinen Trainingsplatz fahren sollen. Mit einem Freund, mit einem Bruder, mit einem Verwandten. Es gibt ja so Autotrainingsplätze, wo man ohne Führerschein üben kann. Ja. Das wäre vielleicht eine ganz gute Möglichkeit gewesen und dann spielt dein Begleiter den Prüfer und dann wird die Prüfung so, könntet ihr die spielen, als Rollenspiel, weißt du? Ja. Ich weiß nicht, ob das Dienstag noch geht. Ja, das Problem ist ja, dass man ja einen Verkehrsübungsplatz ja mit Ampeln und mit den Verkehrszeichen machen sollte und das ist ja einfach Übungsplatz, wo du halt Auto fahren lernst. Ja. Mit dem Auto beherrschen kann ich ja sehr gut, aber halt in die Stresssituation, ja. Das ist natürlich jetzt guter Rat teuer, was du jetzt an einem Tag noch machen könntest, ja, um dich zu beruhigen. Was ja schon mal sehr gut klingt, ist, dass du die Theorieprüfung hast du gut bestanden und du sagst, dass du eigentlich sonst gut fährst. Du bist nur in dem Moment so aufgeregt, so verkrampft. Ja, ich zittere auch schon am Steuer. Das merkt meine Fahrlehrerin und dann sagt der Prüfer immer, ja, einmal schön durchatmen, auch wenn ich durchatme, hilft das nicht so. Hast du denn sowas Ähnliches irgendwie bei einer Lehre oder in der Schule auch schon mal erlebt früher? Nein, gar nicht. Also mit der Lehre hatte ich keine Probleme gehabt und ich habe das beim ersten Mal sofort geschafft. Ich war auch nicht nervös gewesen, war sehr souverän. Und jetzt in dieser Situation erlebe ich mich so zum ersten Mal, dass ich so extrem drauf bin. Hat dein Fahrlehrer da keinen psychologischen Trick irgendwie, was man machen könnte? Nein, nicht so. Und glaube, sie hat es auch satt, mich so zu unterrichten. Ach so. Sie weiß auch, dass ich eigentlich gut bin. Und ich habe in letzter Zeit so ein Gefühl, als würde sie mir Sachen einreden, zum Beispiel abknickende Vorfahrt, wenn ich zum Beispiel rechts abbiegen kann, wenn ich Vorfahrt habe und wenn ich zum Beispiel gerade ausfahre, habe ich ja keine Vorfahrt. So, ich bremse und meine Fahrlehrerin wird sauer, warum ich nicht gebremst hätte. Ich würde durch die Prüfung so durchfahren und sie hat mich schon sehr runtergezogen und obwohl ich gut gefahren bin, sagt sie, ja, du würdest durchfahren und sie hat immer versucht, was einzureden. Ja, das ist natürlich ganz bescheuert. Also gerade die Fahrlehrerin muss dich ja nur aufbauen. Die muss ja deine Stütze sein. Ja. Ich mach mal einen Vorschlag, im Echtab. Wir haben, das könnte vielleicht auch klappen. Wir haben jetzt 20 nach, 26 Minuten nach 1. Vielleicht hat ja ein oder andere Zuschauer und Zuhörer von uns noch irgendeine kleine Idee, wie du dich etwas beruhigen könntest. Ja. Deshalb bitte ich euch, wenn ihr einen kleinen Trick, den man so vermitteln kann, für die Mechthab vielleicht habt, damit sie nicht zu sehr nervös in die Prüfung geht, dann ruft doch bitte noch schnell an und vielleicht können wir es hier in die Sendung reinstellen und dann kannst du es mithören. Und wenn es später kommt, dann informieren wir dich noch darüber. Ja, das ist vielleicht gut. Irgend so ein kleiner Trick. Irgendwas Großes kann man jetzt eh nicht mehr machen, aber damit du relativ gelassen daran gehst. Vielleicht ein bisschen, bisschen meditieren, Yoga oder irgendwas. Das kann man auch nicht so schnell lernen. Das ist, Ja, das Problem ist ja halt, dass meine Eltern auch nicht mehr finanzieren wollen. Die machen auch schon Druck. Ja, wenn das ich. Das kostet auch was, ja. Mhm. Genau, und diese Prüfung bezahle ich jetzt selber und meine Eltern wissen nichts davon. Was kostet denn so eine Prüfung? 85 Euro. 85 Euro. Ja. Und dann das Problem ist, dass die Fahrschule jedes Mal 115 Euro verlangt. Das natürlich, das geht in die Kohle. Genau, und andere Fahrschulen bieten noch weniger. Und das ist die erste Fahrschule, wo ich jetzt so gehört habe, dass man so viel bezahlen muss. Mhm. Weißt du, ich glaube, dass, von meiner Seite aus würde ich hier erstmal sagen, versuch mal, soweit das irgendwie möglich geht, möglich ist, all diese Angstgedanken wegzudrängeln, indem du dir immer wieder vor Augen führst, dass du Auto fahren kannst. Dass du kannst es ja. Ja. Du kannst es. Und dass du dich einfach nur wirklich darauf konzentrierst, was du kannst und auf den Verkehr und versuchst, die Angstgedanken zur Seite zu schieben. Ist jetzt leichter gesagt als getan, ich weiß. Ja. Aber irgendwie muss man ja versuchen, sich ein bisschen in die Stimmung reinzubringen, ne? Irgendwie. Ja. Aber vielleicht haben wir noch einen ganz schlauen Trick von einem Zuhörer, einem Zuschauer. Und den würden wir gerne an dich weiterreichen. Oder derjenige kommt ja noch kurz in die Sendung rein. Ja, das wäre super. Okay. Ich drücke dir die Daumen. Wir drücken dir die Daumen, dass es diesmal klappt. Dankeschön. Und ich wollte noch was sagen. Bitte. Ich wollte gerne nachträglich Hella von Sinn zum Geburtstag gratulieren. Ach, das ist aber nett. Die Hella hatte gestern Geburtstag. Ja, Die alte Frau ist 50 Jahre alt geworden. Das sieht so jung aus. Sagen wir doch hier an der Stelle mal, gratulieren wir ihr zusammen sehr herzlich zum Geburtstag. Ja. Wahrscheinlich ist sie jetzt irgendwo feiern und kann uns nicht sehen, aber sie wird das schon mitbekommen, dass wir ihr gratuliert haben. Also von der Sendung Domian und von dir jetzt auch im Besonderen, von Mechthab, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Hella von Sinn. Okay? Ja. Okay, danke. Tschüss. Domian. Tschüss. Hier ist Heidemarie. Heidemarie ist 63. Guten Morgen. Ja, schönen guten Abend, Domian. Heidemarie. Oder guten Morgen. Ja, wie auch immer. Ja. Um was geht's denn? Es geht um das Problem mit meinen Eltern. Also ich bin was älter, ich bin 63. Meine Eltern sind knapp 85 und der Papa ist also im vergangenen September die Treppe runtergefallen, abtreten, Halswirbel gelähmt. Mhm. Und meine Mutter hat nur noch 4% Sehfähigkeit. Ich wohne, in Nordrhein-Westfalen in einer mittleren Stadt und meine Eltern wohnen im Hessischen. Und sie erwarten halt eben, dass ich sie jetzt pflege. Ja, bist du das einzige Kind? Nein, ich habe noch eine Schwester, die wohnt ganz in der Nähe, die geht wöchentlich einkaufen. Ja. Ich habe einen Bruder, der wohnt auf dem Grundstück, das heißt, meine Eltern haben zwei Häuser nebeneinander. Ja. Aber die Frau meines Bruders stammt aus Bulgarien und tut überhaupt nichts. Also sie macht noch nicht mal einen Hof sauber im Prinzip. Ja. Ja, und an mir hängt es halt eben, weil meine Kinder sind groß, ich lebe alleine und es gibt ziemlichen Druck. Das heißt, die Eltern würden das sehr gerne haben, wenn du dorthin ziehen würdest. Ja, mit der Handtasche, ohne Möbel möglichst, ne? Das heißt, deine Wohnung würdest du behalten sollen, hier in NRW? Ja. Und aber die meiste Zeit dann dort unten sein? Ja, konstant, 24 Stunden am Tag, Monat für Monat. Wer macht das denn jetzt im Moment? Nur die Schwester? Nee, die Schwester schafft das auch nicht allein. Die Schwester, die kommt nur per Telefon, bekommt sie gesagt, was sie einkaufen soll. Und dann bringt sie das Gekaufte und räumt es auch vielleicht ein und friert vielleicht auch ab und zu noch was ein. Mhm. Das war's dann. Und sie hat sich viele, viele Jahre überhaupt nicht gekümmert. Ja, und wer putzt für die alten Leute und macht die Wäsche und sowas? Da ist, und zwar bis vor 2-3 Jahren bin ich jeden Monat 3 Tage runtergefahren, habe Garten und Haus sauber gemacht. Mhm. Da waren meine Kinder schon etwas größer und ich konnte es alleine lassen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, Mama, das kann ich nicht mehr, weil nach 3 Tagen Gartenarbeit und Putzen war ich kaputt. Mhm. War ja auch nicht mehr die Jüngste. Mhm. Und habe gesagt, sie soll sich eine Putzfrau holen. Das hat sie dann auch getan. Und jetzt komme ich praktisch alle 4 Wochen über eine Nacht, also 2 volle Tage, mhm. eine Nacht dazwischen und mache das, was die Putzfrau nicht macht. Mhm. Und dann im Wechsel mit der Putzfrau. Ja. So, wie ist dein Verhältnis zu den Eltern? Ja, an sich immer ganz gut gewesen. Also ja. seit ich von zu Hause als junges Mädchen weg bin, bin ich praktisch immer alle 4 Wochen mindestens zu Hause gewesen. Mhm. Und dann halt eben, als meine Eltern älter wurden, dann halt eben habe ich geholfen. Ja, haben deine Eltern denn diesen Wunsch geäußert, dass ja. du darunter, oder machen sie, oder fordern sie es quasi? Sie fordern es, ja. Sie bitten nicht darum, sondern sie sagen, komm, Nein, komm jetzt. Sie sagen, wir haben Kinder, warum haben wir Kinder? Wenn wir jetzt Hilfe brauchen. Mhm. Ja. Das ist ein Problem für mich, weil ich habe vorhin zu dem Mann, der mich schon interviewt hat, habe ich gesagt, ich habe Eltern. Solange man Eltern hat, ist man Kind. Mhm. Mhm. Ja, das ist schwer. Ja. Sind die Eltern wohlhabend? Wohlhabend nicht, aber die Rente und das Einkommen reicht aus. Sie haben große Häuser, haben das Haus an meinen Bruder vermietet, der zahlt noch zusätzlich Miete. Mhm. Und Platz im Haus ist auch da und ich habe der Mama schon gesagt, sie haben es gut, sie brauchen nicht umziehen, weil der Papa in der Wohnung mit Rollstuhl sich mhm. bewegen kann, überall. Ja, was machen denn die anderen? Ja, sag ich, Mama, die ziehen um, wenn sowas ist. Naja, also sie könnten es machen, aber also, Mama will das Zimmer nicht räumen, also das Gästezimmer, dass da ein Kleiderschrank reinkommt. Und der Papa will es nicht bezahlen. Und so ist es halt eben. Was will er nicht bezahlen? Er will nicht bezahlen, dass seine Hilfe ins Haus kommt. Ach so, ja. Ach so. Ja. Und das Thema Altenheim ist kein Thema? Nein, nee. Das möchte ich nicht. Mhm. Das möchte keins von meinen Geschwistern. Ja, warum gehst du nicht runter? Ja, das ist eben die Frage. Es sitzt mir im Nacken. Ich fühle mich irgendwo verpflichtet. Mhm. An mein Bauch sagt mir, aber es tut mir nicht gut. Mhm. Warum? Weißt du, was ich gerade sofort im ersten Moment gedacht habe, als du sagtest, als ich das gerade schon hörte mit Haus und so, nachdem ich mir dachte, dass sie nicht gerade ganz arme Leute sind. Natürlich hat man eine Verpflichtung Eltern gegenüber. Und wenn es einem vielleicht auch nicht so ganz ins eigene Leben reinpasst, muss man da schon mal Sachen machen. Die muss man machen. Die Eltern haben ja vor allem auch viel gemacht, als man selbst jung war und ja. als Kind war. Vielleicht könnte man bei euch so eine Mixtur hinkriegen, dass du schon immer länger dort unten bist, über einen längeren Zeitraum. Aber dann müsstest du halt den Papa überreden, dass aber dennoch ab und zu eine Kraft dort ist und die vielleicht auch dann mal eine Weile da wohnt, um dich zu entlassen, damit du mal wieder zurück in deine Wohnung fahren kannst. Das ist ja mein Vorschlag gewesen. Zwar meine Eltern, die sind immer früher viel gereist, ja. haben sehr gute Kontakte nach Polen. Das sind 2 Frauen, die haben die Kinder groß, die würden sofort kommen. Mhm. Aber wie gesagt, die Mama will das Zimmer nicht räumen. Und für diese Frauen, die könnten alle 3 Wochen eine Woche nach Hause fahren, dann würde ich die Woche kommen. Mhm. Aber ich möchte es nicht konstant und alleine mhm. machen. Aber kann man denn da nicht, also das ist ja schon ein Entgegenkommen, finde ich, von ja. deiner Seite auch. Kann man denn da nicht mal ein bisschen mit der Mama, beide sind doch geistig noch ganz, ganz fit, ja, ne? Ja, das ist ja das Schlimme, die sind geistig so, noch so dass fit. Man da einfach reden kann, dass man, pass auf, Mama, Papa, das ist doch eine ganz gute Lösung. Dann habe ich so ein bisschen mein Leben auch noch in meinen Bereich zu Hause. Ich bin sehr viel bei euch, aber eben ab und zu dann halt auch diese Frau. Da muss man doch ein bisschen reden können, das gibt's doch gar nicht. Nee, wollen Sie nicht hören. Sie wollen niemand Fremden im Haus haben. Ja, aber was wird das bedeuten, wenn du dann auch sagst, nein, was denn dann? Ja, das ist das Problem. Also mein Bruder und ich und auch meine Schwester weniger. Ich weiß nicht, ob sie mich versteht. Mein Bruder und ich, wir sind uns einig, unsere Eltern haben uns erzogen mhm. und jetzt müssen wir praktisch meine Eltern erziehen. Mhm. Dahin, dass sie auch mal fremde Hilfe mhm. in Anspruch nehmen Oder mach können. Es doch so. Ich meine, es ist natürlich auch schwierig mit Elternleuten. Es ist halt ein bisschen auch schwieriger mit dem, ja. vielleicht mit dem Kompromisse machen ja. und dann hat man so seine eigene Welt. Und wenn man krank ja. ist, kann man ja auch verstehen, dass man da nicht gleich Fremde haben will, geh doch erstmal runter. Und also du bist der Meinung, ich sollte das tun. Ja, und dann kannst du ja von vor Ort aus, würde ich das schon versuchen, dann so in die Richtung zu drängen. Und mein Gedanke ist, wenn ich einmal dort bin, dann komme ich nicht mehr weg. Na, du hast ja deine Wohnung weiter hier. Ja, so. So, und dann könntest du doch mal diese Frau, die du da ausgeguckt hast, mal einladen, dass sie die kennenlernen. Die kennen sie nicht, ne, diese polnische Frau. Nee, ja doch, natürlich kennen sie. Ach, die kennen sie? Ja. Das hatte ich gerade nicht richtig verstanden. Ja. Ja, aber vielleicht könntest du, wenn du erstmal vor Ort bist und täglich mit ihnen zu tun hast, eher auf sie einwirken und dass so ein Kompromiss zustande kommt. Was ist die Alternative? Du kannst ja jetzt nicht sagen, nein, ich gehe da nicht hin. Das geht nicht. Dann hättest du ein schlechtes Gewissen und... Das bedrückt mich. Das geht auch nicht. Ne? Wenn du sagst, du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern eigentlich immer gehabt, irgendwie sind sie ein bisschen altersstarrsinnig vielleicht, na gut, ja, werden wir vielleicht alle mal, dann beiß doch erstmal in den sauren Apfel und versuche dann von da aus dir deine kleinen Freiräume zu schaffen. Ja, das Problem ist so, und zwar, ich bin seit 10 Jahren ungefähr geschieden. Hab eine ziemlich, also eine sehr, sehr, sehr schlimme Scheidung. Mhm. Wenn es um Geld geht, dann ist der beste Mensch nichts mehr wert, wenn er das Geld zusammenhalten kann. Und ich habe mit Selbsthilfegruppen und Hilfe von Freunden und so, habe ich praktisch jetzt einen Weg gefunden, für mich mal zu leben. Mhm. Weil ich immer für andere, mein ganzes Leben lang, war ich für Mann, für Kind, für alle möglichen Leute da. Und jetzt schon nie wieder. Für mich selbst. Mhm. Und habe jetzt seit etwa anderthalb, knapp 2 Jahren, habe ich mit Hilfe meiner Kinder mal für mich gelebt. Ich habe mal was für mich getan. Mhm. Und das jetzt wieder aufzugeben. Ich verstehe, du hast Angst, dass du ganz vereinnahmt wirst dann von der... Das werde ich sowieso. Mhm. Wenn ich bei meinen Eltern bin, da schlafe ich praktisch auf der gleichen Etage, wo meine Eltern auch schlafen. Und ich bin ein Nachtmensch, ich gucke also nachts auch fern. Mhm. Da kommt die Mama um 12:30, macht mir das Licht und den Fernseher aus und sagt, es ist Zeit zum Schlafen. Aber halt mal, da muss ich ja mal sagen, dann hast du aber auch nicht frühzeitig genug den Eltern die Grenzen gewiesen. Das dürfen auch ältere Eltern nicht tun. Punkt. Du solltest. Weißt du, wenn ich dort war, dann dachte ich immer, oh Gott, 1 oder 2 Nächte, was soll's dann? Nee. Ja, das ist genau das. Das müssen die einfach kapieren. Ja. Du bist nicht die Sklavin. Und du bist auch nicht das kleine Mädchen von früher, wo die Mama dann dahin geht, sag ich jetzt zu Schluss, wie viel der Fernseher ausmacht. Nein. Die so viel Respekt, wie du vor den alten Leuten haben sollst, müssen die aber auch vor dir und deinem Leben haben. Und ich finde, da kann man dann auch mal ein bisschen hart alten Leuten gegenüber sein. Du sollst sie ordentlich behandeln, du sollst sie lieben. Aber diese Härte, finde ich, die kannst du dir herausnehmen, indem du ihnen Grenzen zeigst. Auch jetzt, wo sie alt und etwas krank sind. Ja, würde ich ja auch ganz gerne. In dem Zimmer, wo ich schlafe, das ist natürlich auf der Wohnetage. Und da ist noch nicht mein Kleiderschrank. Das heißt, wenn ich bei meinen Eltern bin, dann schlafe ich auf einer Klappcouch. So, dann ist der erste, du sagst, das ist ein großes Haus, dann ist die erste Aktion, das nächste Mal, dass du sagst, Mama, Papa, ich komme auf euch jetzt oft besuchen. Ich will ein ordentliches, wir müssen jetzt hier ein ordentliches Zimmer für mich herrichten. Vielleicht auch sogar auf einer anderen Etage. Sind wir dran? Ja, so, das sind so die kleinen Kämpfe, die du dann ausüben musst. Und vielleicht, wenn du so ein bisschen Oberwasser bekommen hast, kriegst du es auch dahin, dass dann ab und zu mal die Frau aus Polen kommt. Naja, werde ich mal hören. Aber da wurde ich gerade hellhörig, als du da sagtest, dass deine alte Mutter dir, die du 63 bist, noch sagt, hier Mädchen, jetzt ist Schluss mit Fernsehen gucken. Das geht doch nicht an. Da warst du all die Jahre viel zu brav. Ja, war ich auch immer. Ja. War ich auch immer. Ja. Immer. Die kleine Heidemarie, ne? Ja. Die ist aber jetzt verdammt nochmal erwachsen geworden. Ja, das sehen meine Eltern so, nicht. So, und wenn du gerade gesagt hast, das finde ich sehr wichtig, wenn du dein Leben lang auch schwere Zeiten hinter dir hast und hast immer für andere Leute dich... Ich war immer da, so, für alle. Dann hast du es auch verdient, dass du auch ein bisschen was von deinem Leben hast. Das darfst du dir auch nicht ganz nehmen lassen. Da muss jetzt ein goldener Weg gefunden werden. Ne? Also ich finde, ich spreche für dich und ich spreche natürlich auch für die alten Leute. Da muss jetzt ein kluger Weg gefunden werden. Und den findest du nur, indem du klare Richtlinien vorgibst. Du bist jetzt die Jüngere, du kannst es jetzt machen. Mhm. Da müssen die halt schlucken, das ist halt so. Die werden es schon kriegen, die werden es schon schaffen. Mhm. Du meinst also anbieten, ich komme zu euch, wenn ihr auch bereit seid, etwas von dem aufzugeben, genauso. Dass ihr halt eben so als eure heilige Grenze... Genau. Ja. Ein Geben und Nehmen ist das. Mhm. Denn das ist ja nur, das muss man sich auch vorstellen, das ist ja auch eine große Aktion von dir, dass du dann, das sind ja viele 100 Kilometer, dann da dorthin gehst und sich für ihr Leben engagierst. Das mache ich seit Jahren und das ist nie eine Frage gewesen. So, ich glaube, ich habe dir so grob meine Meinung gesagt. Das kann man im Detail natürlich jetzt gar nicht so besprechen. Das musst du dir erarbeiten da, ne, vor Ort. Ja, vor allen Dingen, mir hat das wirklich körperliche Beschwerden gemacht. Ich habe also Rücken- und Nackenschmerzen. Ja. Man sagt nicht umsonst, das sitzt mir im Nacken. Genau. Ja, das ist wirklich so, ne? Liebe Heidemarie, ich wünsche dir, dass du da einen richtigen Weg findest. Ich werde den Weg finden. Alles Gute. Okay, tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer, unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de und in die E-Mail bitte eure Telefonnummer mit reinschreiben. Wer sich überhaupt so ein bisschen für die Sendung, für alle Hintergründe und so interessiert, es gibt eine tolle Fanseite, die heißt www.nachtlager.de, könnt ihr mal drauf klicken, das ist alles ganz toll gemacht da. Hier ist Sebastian und Sebastian ist 45. Hallo Sebastian. Hallo Domian. Sebastian, um was geht's? Ja, ich habe über 7 Jahre eine Beziehung geführt und hatte die letzten 3 Jahre eine Zweitbeziehung. Habe diese Zweitbeziehung immer hingehalten und als ich mich jetzt endlich getrennt hatte, zwischen Weihnachten und Neujahr war das, kam es, wie es kommen musste. Meine Zweitbeziehung hatte natürlich jemand Neues kennengelernt. Und hast es nicht anders verdient? Sag ich mal so ganz frech, spontan. Hast du völlig recht, ja. Natürlich. Und jetzt stehe ich natürlich vor dem Problem. Hast du beide verloren? Ja, die eigentliche Beziehung würde mich natürlich sofort zurücknehmen. Ach so, die würde... Soll ich jetzt zurückgehen zu der Frau, die ich eigentlich am zweitliebsten mag in meinem Leben, wo ich doch die Frau, die ich am liebsten mag, nicht bekomme? Weiß denn die du am zweitliebsten magst, mit der du so lange zusammen warst, weiß die von der anderen Frau? Ja, ja. Die Zweitbeziehung hat da schon Briefe hingeschrieben und, aber meine Beziehung hat immer zu mir gehalten und hat gesagt, wenn du das nicht willst und so weiter, dann bleiben wir zusammen und wir kriegen das schon hin. Seid ihr denn im Moment de facto getrennt, so von Tisch und Bett? Wir sind de facto getrennt, ja. Wieso hat also sich denn... ich bin noch nicht verheiratet, habe keine Kinder. Ja. Ich habe auch noch nie mit einer Frau zusammen gewohnt. Also hab mir immer meine Freiheiten genommen. Diese Zweitbeziehung, hat die dich wirklich verlassen, weil du nicht konsequent deine Hauptbeziehung verlassen hast? Sagen wir es mal so, ich habe aufgrund dieser ganzen Stresssituation, die ich mir selber eingebrockt habe, habe ich mich einfach nicht mehr gemeldet. Ich habe das konsequent eiskalt durchgezogen, 3 Monate mich nicht gemeldet, habe mich dann 3 Monate später wieder bei ihr gemeldet, habe gesagt, jetzt bin ich getrennt. Und da war es natürlich zu spät. Jetzt erklär mir mal bitte, wenn du sagst, dass du die Zweitbeziehung, dass das eigentlich die Frau ist, die du liebst. Ja. Wieso hast du dich denn nicht schon viel früher getrennt von deiner Hauptbeziehung? Also weil es mir nie klar war. Also ich komme aus... Das Wort Liebe habe ich bisher in meinem Leben selten in den Mund genommen und ich komme aus so einer Soldatenfamilie und das Thema war nie, also ich habe es nie gewusst, was Liebe ist. Nur jetzt, wo ich merke, dass sie weg ist, als ich das gemerkt habe. Achso, das hat dich wachgerüttelt. Vorher war dir das gar nicht so klar. Nein, ich dachte immer, das wäre halt eine Zweitbeziehung gewesen. Aber du hast ja dann auch über drei Jahre deine Hauptbeziehung betrogen, ne? Ja, dummerweise auch vorher schon, ja. Vorher auch schon? Ja. Und wie lange? Mit derselben vorher auch schon? Nein, mit anderen. Ach, mit anderen? Ja, ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Da kann das nicht so dolle mit der Hauptbeziehung gewesen sein, wenn du immer zu ausgeschert bist. Ja, hast du recht, aber es gibt halt viele Dinge, die mich da auch gehalten haben. Ja, Bequemlichkeit, Vertrauen, vielleicht ist was ein ganz guter Kumpel. Genau, nenn es so, ja. Ja? Ja, ganz genau. Und im Prinzip habe ich jetzt erst gelernt, ich glaube, ich bin zum ersten Mal im Leben verliebt. Also zum ersten Mal in meinem Leben liebe ich jemanden. Verrückt, ne? Mit 45 das zu sagen. Ja, bekloppt. Ja. Und meine Panik ist natürlich jetzt, wenn ich mit 45 zum ersten Mal geschafft habe, jemanden zu lieben und diese Frau ist weg, wann passiert das zum nächsten Mal? Ist eine große Frage. Ja, ich bin ein großer Idiot. Ich würde am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Die hat 3 Jahre auf mich gewartet. Vielleicht ist diese Hauptbeziehung, du hast jetzt nur ein paar Sätze von ihr gesagt, aber sie scheint mir eigentlich viel zu weich und zu brav zu sein. Ja, viel zu lieb, ja. Ja, die nimmt alles hin. Wahrscheinlich ist es genau das, was mich auch bei ihr gehalten hat. Ja, und das, was sich aber auch gleichzeitig bei ihr abturnt. Ja, ja, vielleicht ist es das auch. Ja, so jemanden will man ja nicht permanent um sich herum haben. So nett und lieb das auch ist, aber irgendwann... Ja. Ist das andere dann schon reizvoller? Wahrscheinlich ist die Frau, die du jetzt wirklich liebst, vom Typ her ganz anders. Natürlich ist sie ganz anders. Ja, klar. Ja. Natürlich, in jeder Beziehung. Die Frau, die du wirklich liebst, hat jetzt einen anderen Typ. Ja. Sehr ernst zu nehmen? Bitte? Ist das sehr ernst zu nehmen? Ja, das ist Fakt. Und sie hat dir definitiv gesagt, hier Sebastian, vergiss es, ich bin weg. Ja, sozusagen. Jetzt auf deine Grundfrage zurückzukommen, soll ich zu der Frau wieder zurückgehen, die... Nein, ja. Nein, nein, natürlich nicht. Wie ärmlich wäre das denn? ja, weiß ich nicht, ist das nicht eine gewisse Art von Logik, wenn man nicht die Frau kriegt, die man am liebsten lebt, am liebsten mag, dass man die nimmt, die man am zweitliebsten mag vielleicht? Ja, ich weiß gar nicht, ob das Wort zweitliebsten noch angebracht ist. Ich glaube, das wäre eher ein Akt der Bequemlichkeit. Ja, das habe ich mir jahrelang anhören müssen, ja. Von wem? Von der Zweitbeziehung, klar. Mhm. Also wenn du jetzt ein Kerl wärst, Herr Soldat, bist du selbst auch Soldat? Nein, Gottes Willen, nein. nicht im Geringsten. Dann würdest du jetzt diese harte Zeit wirklich ins Auge schauen und sagen, okay, das ist jetzt was ganz anderes, ich bin jetzt alleine und jetzt muss ich sehen, wie ich mich durchschlage. Jetzt wieder zurück in das alte Nest zu setzen. Ja. Ich garantiere dir, du sitzt da sowieso nur drin und hast mit Augen und Ohren guckst du dich rum, ob du nicht wieder eine Frau findest, in die dich verlieben könntest. Hundertprozentig wäre das so. Du hast dann jetzt... Vielleicht du mich, aber... Na, ich glaube das ganz einfach. Wenn du sagst, das ist doch ein irrer Satz, wenn du sagst, mit 45 habe ich mich zum ersten Mal verliebt. Ja. Dann ist das ein ganz irres Gefühl. So. Ja, und dann hat man die Sehnsucht danach, dieses wiederzufinden. Aber andererseits, ich bin auch realistisch. Ich meine, wenn ich 45 Jahre gebraucht habe, um mich einmal zu verlieben, dann habe ich in diesem Leben keine Chance mehr. Nee, kann man so nicht sagen. Kann sein, dass jetzt das Eis gebrochen ist und dass du jetzt ganz einfach irgendwie draufkommst. Kann man auch nicht, kann man so alles nicht sagen. Gibt es keine klare Aussage für. Naja, für recht, ja. Und du bist ja auch noch keine 85. Und man sagt, na gut, dann lehn dich zurück und genieß dein Leben. Das wäre doppelt gemein, glaube ich, für deine langjährige Beziehung. Wenn du jetzt wieder zurückgehst, mit dem Wissen, das ist die zweite Wahl, und aber letztendlich eine Sehnsucht nach einer Liebe in dir hast und unbewusst diese Liebe suchst und dann nochmal zuschlägst, das wäre ganz schlimm für die Frau. Ja, ich weiß noch nicht, ob das passiert wird. Nee, weiß ich auch nicht, aber so ist es nun mal. Das ist nun mal so. Ja. Und wenn du frei bist, dann ist diese Chance da und du kannst sie nehmen. Und wenn sie nicht kommt, dann kommt sie nicht. Bist du aber nicht frei und nimmst diese Chance, bist du zum zweiten Mal, hast du die Arschkarte. Weil du dich schlecht verhältst. Du hast dich die ganzen Jahre schon schlecht verhalten, finde ich. Ja, im Prinzip habe ich das Leben von drei Leuten ruiniert, also jahrelang. Ja gut, ja, stimmt. Aber gut, die eine Frau ist ja nochmal gut, die hat es dir gezeigt. Die hat dir die Grenze gezeigt und gesagt so, Junge, weiter nicht, ne? Ja, klar. Mhm. Ja. Und diese Hauptfrau, also die, mit der du lange zusammen warst, die sagt jetzt zu dir, komm doch wieder zurück? Ja. Mhm. Weiß sie, dass sie zweite Wahl ist? Schwer zu sagen. Ich denke, sie hofft, dass sie wieder Nummer 1 wird. Aber sie war nie Nummer 1. Doch, anfangs schon. Ja klar, wir waren 7 Jahre zusammen. Ja, aber du bist ja von Anfang an schon fremdgegangen. Ja, aber wie das so ist, ne? Aber du hast sie nicht eben geliebt, wie du mir gerade gesagt hast. Ja, ich glaube schon, dass ich sie geliebt habe. Es war halt als... Für die damalige Zeit war das deine Liebe. Ja, ich denke schon. Aber ich habe jetzt eine ganz neue Qualität erfahren. Eben, das ist es. Und ich finde, da ist jetzt ein Damm gebrochen und da kann man nicht mehr zurückgehen. Obwohl das verlockend wahrscheinlich für dich ist, weil du natürlich auch Geborgenheit suchst. Ja, natürlich, klar. Du hast ja völlig recht, klar. Ja. Dann etwas Vertrautes, Geborgenheit, also Größe würdest du zeigen, wenn du sagen würdest zu deiner langjährigen Freundin, lass uns gut in Kontakt bleiben, aber lass es kein Paar sein. Das wäre groß. Und dann kannst du. Das wäre der nächste harte Schnitt, ja. Ja, aber dann hättest du klar Tisch gemacht in deinem Leben. Und dann kannst du dich umgucken und sehen, was das Leben bringt. Ja. Vielleicht findest du bald eine, vielleicht aber auch erst ein paar Jahren. Ja, das steht zu befürchten, ja. Tja, weiß ich nicht. Ja. Sebastian. Ja. Ja, weiß ich nicht, dazu zu sagen. Ja, hast ja recht. Ja. Ist mir schon ein bisschen was klarer geworden jetzt. Jetzt habe ich gerade so gefragt, bist du auch Soldat? Nein. Nee, hast du gesagt. Was machst du vom Beruf? Ich hoffe, es ist... Nee, du wirst es nicht sagen, dann sag's doch nicht. Nee, ich bin Lehrer. Es ist, ach so. Die Zeit hört schon keiner zu. Na, wer weiß. Die lieben Kleinen gucken auch und hören auch nachts Radio und Fernsehen und so. Glaube ich nicht. Sebastian, das ist so meine Einschätzung. Ja. Also so eine spontane Einschätzung eines Fremden zu deiner Geschichte. Ja. Das hat mir gut getan, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, auch. Danke. Tschüss. Und herzlich willkommen. Oh, ich freue mich sehr, begrüßen zu können. Rudolf. Und Rudolf ist 80 Jahre. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Rudolf, freue mich sehr, dass du da bist. Ich habe das vorhin gehört von dieser armen Frau, die unbedingt mit einer Fahrlehrerin die Prüfung machen will, mit der sie sicher durchfällt. Genau, hast du einen Tipp? Ja, ich habe dein Team geschrieben. Ja. Eigentlich kann ich nur bestätigen, was du gesagt hast. Die Fahrlehrerin ist völlig bescheuert. Ja. Ich würde ihr auf keinen Fall raten, mit der in die Prüfung zu gehen. Ja. Denn dann fällt sie bestimmt durch. Ja. Und wenn sie da weitermacht, dann kommt eine Serie. Und dann kommt der sogenannte Idiotentest. Davon lebe ich heute noch. Davon lebst du heute noch? Ja, warum? Ich krieg die Rente vom TÜV. Ach so, du hast da früher gearbeitet? Ja, ich habe da 26 Jahre lang diese Gutachten gemacht. Ah, da bist du ja wirklich ein Fachmann. Ja, ich bin Experte, kann man sagen. Das würde bedeuten, Olaf, dass und du... Ich habe auch selbst die Prüfung gemacht als Fahrlehrer in Braunschweig bei der Fahrlehrerschule Seela. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Nee, die kenne ich nicht zufällig. Unter anderem meine eigene Frau und eine ganze Reihe von meiner Verwandtschaft und Bekannten ausgebildet und zur Prüfung gebracht. Ah ja, dann rede ich ja wirklich mit einem Fachmann. Und meine Kollegen haben damals gesagt, um Gottes Willen, lass dich lieber vorher scheiden. Du willst deine eigene Frau ausbilden, das kann doch nicht gut gehen. Rudolf, die war meine schönste Fahrlehrerin und meine beste sowieso. Das bedeutet, du würdest Mechtab, so hieß ja die Anruferin vorhin, würdest du raten, die Fahrlehrerin zu wechseln? Auf jeden Fall, wenn das irgend möglich ist. So, du hast sie aber jetzt am Mittwoch schon die nächste Prüfung. Was können wir ihr da noch sagen? Ja, warum muss es unbedingt am nächsten Mittwoch sein? Könnte sie das noch absagen? Auf jeden Fall der Fahrlehrerin sagen, meld mich ab beim TÜV. Ja. Und ich mache das mal 2-3 Wochen später und suche mir einen anderen Fahrlehrer. Sehr guter Tipp. Von einem ausgewiesenen Fachmann. Ja. Ich hoffe, dass die Mechtab uns noch zuhört. Das finde ich überzeugend. Ja, also die Frau scheint ja überzeugt zu sein, dass sie fahren kann. Genau. Aber diese Prüfungsangst, das ist was ganz Schlimmes. Und mit so einer Fahrlehrerin, also besser verstärken kann man sie gar nicht. Ja, und ein Fahrlehrer kann, wenn er psychologisch geschickt ist, einem Schüler schon die Angst nehmen oder runtertrainieren. Ah, ich hätte große Lust, die Frau auszubilden. Aber ist ein bisschen weit weg. Nein, das ist ein bisschen weit weg. Aber der Tipp ist vielleicht Gold wert. Ich wohne in der Nähe von Heidelberg. Ja, das ist vielleicht dann, ich weiß jetzt nicht, wo ich Mächte habe, aber. Nein, okay. Aber der Rat ist super. Termin. Ja, vielleicht noch ein kleiner Tipp. Bitte. Ich hatte teilweise, mussten wir auch die Fahrlehrer selber untersuchen, ob sie geeignet sind. Ach so. Und wenn da welche kamen, diese sogenannten Bundeswehrfahrlehrer, die hatten alle diesen Ton drauf, als wenn sie so einen erwischt, dann kann sie gleich bei der bleiben. Die hatten nichts direkt mit der Bundeswehr zu tun, nur vom Ton her meinst du, ne? Ja, dieser Befehlston. Ja. Ne? Also wenn die haben einige zu uns gebracht. Ich verstehe. Die dann durchgefallen sind, weil die haben gedacht, das sind Soldaten. Ich verstehe. Die man schleifen muss. Also den Termin absagen am Mittwoch, einen neuen guten Fahrlehrer suchen und dann raten. Ein bisschen trainieren. Rudolf, ich danke dir sehr herzlich. Toll, schnell reagiert und ich glaube, das war ein sehr, sehr guter und richtiger Ratschlag. Habe ich gern gemacht. Alles Gute wünsche ich dir. Freuen, wenn es dir hilft. Ja, alles Gute nach Heidelberg, ne, sagst du. Ja, nee, von Heidelberg, ja. Genau. Alles Liebe, alles Gute, Rudolf. Ja, danke schön. Tschüss. Ja, das ist aber sehr pfiffig jetzt. Da wäre ich natürlich nicht drauf gekommen, den Termin abzusagen und einen neuen Fahrlehrer zu suchen. Das ist genau richtig, das finde ich auch. Jenny, 32, hallo. Hallo? Ja, Jenny, 32, hallo. Ja, super, hallo. Jenny, was geht's denn? Oh, es geht um meinen Bruder. Mein Bruder ist im Gefängnis und vor einem Jahr ist meine Mama gestorben. Und mein Bruder ist, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht mehr damit kenne. Oh, tut mir leid. Lass ihn bei ihm fragen. Wie lange ist der Bruder schon im Gefängnis? Seit 6 Monaten jetzt. 6 Monaten. Und warum ist er im Gefängnis? Betrug. Und wie lange muss er noch? Insgesamt 4 Jahre und 6 Monate. Mhm. Und vor einem Jahr ist eure Mutter gestorben. Genau, ja. Und meine Mutter hat jetzt das alles mitgekriegt, dass er so viel Mist gebaut hat. Mhm. Und meine Mutter hat immer gesagt, Mensch Junge, hör auf mit dem Scheiß. Mhm. Ja, und wir sind dann, also 2 Tage bevor meine Mutter gestorben ist, hat meine Mutter die Scheidung zurückgezogen. Meine Mutter lag in Scheidung mit meinem Vater. Mhm. Und einen Tag später, den Freitag, sind wir frühstücken gewesen, mein Bruder, der jetzt im Gefängnis ist, und ich. Mhm. Und dann bin ich zur Toilette gewesen. Und dann hat meine Mutter zu meinem Bruder gesagt, dass er aufhören soll mit dem ganzen Mist, er soll vernünftig werden. Mhm. Und dann hat sie gesagt zu meinem Bruder, ich habe keine Lust mehr zu leben. Mhm. Und am nächsten Tag ist meine Mutter gestorben. Sie war gar nicht krank? Doch, sie war krank. Sie hatte Rheuma Osteoporose, Diabetes, sie hatte viele Krankheiten. Sie ist erst 56 gewesen. Ich wollte kommen, das sind sehr schwere Erkrankungen, aber so von heute auf morgen stirbt man da ja auch nicht von, ne? Genau, und sie war eigentlich, sie hat ein Jahr vorher hat sie in Koma gelegen. Mhm. Und wir wussten nicht warum. Mhm. Und an was ist sie denn dann letztendlich gestorben? Sie ist erstickt. Sie ist erstickt? Ja, aber wir wissen nicht warum. Meine Mutter sollte aufgeschnitten werden, mein Vater und meine Brüder, wir haben nicht zugestimmt. Wir haben gesagt, wir wollen das nicht. Sie ist jetzt tot und jetzt, sie hat genug gelitten und jetzt wollen wir sie in Ruhe lassen. Hättest du das lieber gehabt? Bitte? Hättest du es lieber gehabt, wenn man das untersucht hätte? Also damals vor einem Jahr gesagt, nein, ich möchte es nicht. Heute ja. Aber heute denke ich, ich würde es gerne wissen, warum. Gab es denn gar keine Spekulation von Seiten eines Arztes, warum sie erstickt sein könnte? Ist es vielleicht ein Unglück gewesen, dass sie sich verschluckt hat in irgendetwas? Ja, es wurde uns gesagt, es lag wohl am Herzen. Aber genau wussten wir es nicht, weil sie ja nicht obduzieren durften. So, jetzt ist der Bruder im Gefängnis. Genau. Und mein Bruder, jetzt hat er genug Zeit zum Nachdenken. Jetzt macht er sich natürlich die Vorwürfe, dass er schuld ist. Dass er schuld ist. Genau, dass meine Mutter gestorben ist. Das wird wahrscheinlich direkt nicht der Fall sein. Aber wenn er so lange Mist gebaut hat, wird er schon eine gewisse Schuld daran tragen, dass es deiner Mutter seelisch auch so schlecht ergangen ist. Das kann man sicher so sagen. Ja, natürlich. Mhm. Ich bin heute noch bei meinem Bruder gewesen und mein Bruder hört heute auch zu. Mein Bruder ist großer Fan von dir. Der hört jede Nacht zu. Ja. Und ich weiß auch, dass er uns jetzt hört. Und ja. Ich möchte, also mein Bruder, der redet da von Selbstmord. Mein Bruder kriegt Tabletten, weil er psychisch fertig ist. Und ich möchte auf gar keinen Fall, dass mein Bruder sich was antut. Das kann ich gut verstehen, Jenny. Sagst du mal den Namen mal von deinem Bruder? Sascha, lieber Sascha. Sascha hört jetzt auch mit. Sascha, wenn du uns jetzt zusiehst oder zuhörst, ich habe gerade gesagt, es kann schon sein, dass du eine gewisse Schuld daran trägst, dass es deiner Mutter so schlecht gegangen ist. Das kann man sicher nicht wegreden. Aber wenn du das jetzt machst, was du da angedeutet hast bei Jenny, dann machst du es nur noch viel schlimmer. Weißt du, was ich gut finde, was du tun müsstest? Du musst jetzt erstmal deine Strafe absitzen. Und dann musst du danach ein Leben führen, was deiner Mutter gefallen hätte. Genau. Und du musst in dem Leben, was vor dir noch liegt, musst du versuchen, alles gut zu machen, was du vorher, was schiefgelaufen ist. Damit deine Mutter, wer weiß, wie und wo sie dich beobachtet, stolz auf dich sein kann im Nachhinein. Genau. Wenn du jetzt dir das Leben nimmst, ist das eine weitere ganz schlimme Katastrophe. Sowohl für die Familie, und es wäre genau nicht im Sinne von deiner Mutter. Jetzt musst du stark sein. Das finde ich, Jenny, lieber Sascha. Das habe ich jetzt ganz spontan so gesagt. Das ist wirklich meine ganz tiefe Überzeugung. Genau, Jürgen. Und er ist erst 28 und er hat 4 Kinder. Ach, das auch noch. Sascha, genau. Sascha, du trägst Verantwortung für deine Kinder. Genau. Ich tue für meinen Bruder alles. Wirklich alles. Mhm. So, Sascha, das ist ja nun auch noch was ganz Tolles. Da hast du wirklich eine ganz tolle, nette Schwester. Ich höre es ja in der Stimme, wie traurig die ist. Und du hast Kinder. Verdammt nochmal, jetzt reiß dich am Riemen. Steh zu dem, was du gemacht hast, zu deiner Schuld und mache jetzt alles besser. Und steh dazu, dass du deine Kinder betreust und dass du für deine Familie da bist. So, jetzt muss ich leider Schluss machen, Jenny, aber ich glaube, ich habe das Wichtigste gesagt. An dich liebe Grüße und an den Sascha auch alles Gute. An Sascha auch alles Gute und ich bin immer für ihn da, egal was ist. Okay, tschüss. Okay, ich danke dir. In der Technik, Patricia Unger. Bis morgen.